All right, Galatians chapter 4. We're going to talk about a subject tonight. Wir werden über ein Thema heute sprechen. Just called a spiritual metabolism. Das ist die geistige Verdauung. All right, I don't know if what? Stoffwechsel, geistiger Stoffwechsel, ja. Right, a spiritual, what did you say? Verdauung. Ist auch, es kann es auch heißen, aber es ist Stoffwechsel in dem Fall. Yeah, more correct is, more accurate is spiritual, is metabolism, yeah, is. Geistige Stoffwechsel oder auch Metabolismus. I don't know if, I thought about that some time ago. Ich habe darüber nachgedacht erst vor kurzem. So what is a spiritual metabolism? Und was ist eben dieser geistige Stoffwechsel? Okay, and to explain this a little bit. Und um das ein bisschen zu erklären. We are going to pick up from the message from last Sunday. Wir werden von der Botschaft ausgehen, die letzten Sonntag gepredigt worden right. ist. Galatians 3:26. Galater 3:26. Okay, let's pray. Beten wir. Father, we thank you for tonight. Vater, wir danken dir für heute Abend. Thank you for your word. Danke für dein Wort. For the incredibly deep treasures that are in there. Für die unvorstellbar tiefen Reichtümer, die dort drinnen sind. Father, we ask you to speak from heaven. Vater, wir bitten, dass du vom Himmel sprechen mögest. As you promised. Wie du es versprochen hast. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Galatians 3:26. Galater 3:26. Says this. Da steht Folgendes. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt Jesus angezogen. Okay, Galatians 4, verse 1. Galater 4, Vers 1. Now I say, as long as the heir is a child, he does not differ at all from a slave, although he is the owner of everything. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich ihn nicht zu einem Sklaven. But he is under guardians and managers until a date set by the father. Und obwohl er Herr über alles ist, ist er unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. Go down to verse 6 of the same chapter. Vers 6 im gleichen Kapitel. He says, because you are sons, weil ihr aber Söhne seid, God sent forth his spirit of his son into our hearts crying, Abba, Father. Sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Therefore you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir through God. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Now, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Now watch this. Passt auf. There are two words used here. Hier werden zwei Wörter benutzt. One is a child. Das eine ist Kind. In verse 1 of chapter 4. In 4. Now in Greek this is the word nepios. Im Griechischen ist es das Wort okay. Nepios. Right, it's nepios without nepios, age, right? Nepios, ja. And it speaks of an infant. Und das ist ein kleines Kind. It's a totally underage child, you know. Es ist völlig unmündig. Right, unable, as Pastor brought it out wie on Pastor Sunday. Hoppe sagte. Totally unable of communicating. Es kann nicht sprechen. Okay, verse 26 of chapter 3. In 3:26 noch einmal. And in verses 6 and 7 of chapter 4. Aber auch in den Versen 6 und 7 des vierten Kapitels. The word for son is different. Hier wird ein anderes Wort für Sohn benutzt. And it's the word for an adult child. Es ist hier ein erwachsenes Kind. Right, a mature child. Ein reifes Kind. Like you look at a child and you notice the characteristics of the father in the child. Wenn man ein Kind beobachtet und in ihm die Charakteristika des Vaters erkennt. Right. And a beautiful thing what Pastor brought up last Sunday. Was Pastor Rob hier letzten Sonntag erwähnte. Was this that a child, an infant cannot communicate with the father. Ein Kleinkind kann mit dem Vater nicht sprechen. He may recognize who the father is and know. Er kann den Vater zwar kennen, have a fear of him, kann ihn also right. fürchten. Some of us had big fathers, right? Viele Some von uns hatten oder manche von uns hatten starke oder große right. Väter. I did not. Ich hatte es nicht. I still feared my father when I was a child. Ich habe meinen Vater gefürchtet right. als Kind. But a little child is unable of communicating anything to the father. Doch ein Kleinkind kann mit dem Vater nicht sprechen. And it's also not able to like really recognize what the father is saying. Und es kann auch nicht wirklich verstehen, was der Vater sagt. It's kind of like us, you know, so us spiritual children. Wir sind geistliche Kinder. Right. We are like Samuel in 1 Samuel 2. Wir sind so right. wie der Samuel im zweiten Kapitel von 1. Samuel. When Samuel was 3, he was brought to Eli the priest. Als Dreijähriger wurde er zu Eli, dem Priester, gebracht. In one night he hears the voice of God three times. Und er hört eines Abends die Stimme Gottes dreimal. Three times he goes to Eli. He said, "Here am I." Er geht dreimal zu Eli und meldet sich dort. Eli, did you call me? Eli, hast du mich gerufen? He said, "Go back." Der sagte jedoch, geh wieder hin. I didn't call you. Ich habe dich nicht gerufen. Three times. Dreimal. Right. And nun, on the third time, Eli recognized that it was the voice of God. Doch erst beim dritten Mal erkannte Eli, das ist die Stimme des Herrn. Who was an old experienced believer, right? Als erfahrener Glaubender. He said to Samuel, "Go back and say, you know, this is what you should say." Und er sagte dann zu Samuel, geh hin und sag das. Eben. Now the spiritual metabolism. Der geistliche Stoffwechsel. The fact that we are alive tonight. Dass wir heute leben, lebendig sind. Physically, it shows that we have a metabolism, right? Dass wir leiblich am Leben sind, right, ist der Beweis, dass wir unser Stoffwechsel funktioniert. What is the metabolism? Was ist jetzt Stoffwechsel? Now, here is the most specific and most accurate definition you ever heard. Und das ist die wirklich genaueste Definition, die ich je gehört habe. Watch this one. Passt auf. It's very so medical. Es ist wirklich sehr also medizinisch, dieser Begriff. We do have some people here from the medical field, so wir haben hier Mediziner unter uns. Feel free to correct me. Also ihr könnt mich auch verbessern after the service. Nach dem Gottesdienst. Okay, metabolism. Hier ist der Stoffwechsel. Right. It's the chemical and physical processes. Also die chemischen und die physikalischen Vorgänge. Continuously going on in living organisms. Die in lebenden Organismen ständig weitergehen. And cells. Und in den Zellen. Including of changing the food into living tissue. Und wandelt das Essen, dabei wird das Essen umgewandelt in lebendes Gewebe. And changing of a living tissue into waste products and energy. Und es verwandelt aber auch lebendes Gewebe um in Abfallprodukte, right, aber auch in Energie. There is an exchange between cells. Da ist ein Austausch unter den Zellen. Right. With food and energy. Zwischen dem Essen und der Energie. Metabolism means change. Das heißt, Stoffwechsel heißt, da wird was gewechselt. Right. We all have metabolism. Wir alle haben Stoffwechsel. That's why you know we are alive. Deswegen leben wir. They say that a metabolism changes as we get old. Der Stoffwechsel verändert sich mit zunehmendem Alter. Some people's metabolism is how do you call it, high or fast? Bei manchen Leuten ist der Stoffwechsel sehr also beschleunigt. That's why they can't gain weight. Deswegen können sie nicht zunehmen. Even if they would swallow an elephant. Ja, selbst wenn sie einen Elefanten verdrücken. They can know like a seven cows from Genesis 47. Oder die sieben Kühe vom 1. Mose 47. They swallow a big fat cows and you could not detect that they ate anything. Sie verschlingen diese sieben fetten Kühe, doch bleiben sie schlank. It's good to find out who has a high metabolism. Es ist gut herauszufinden, wer einen hohen Stoffwechsel hat. At least when you invite, before you invite them over for dinner, you know. Bevor du ihn einladest zum Essen. Okay. Some people have a slow metabolism. Manche Leute haben langsamen Stoffwechsel. And you know, they can step on a bag of pretzels and they gain weight, you know. Das heißt, sie steigen bloß auf eine Tasche mit Brezel drauf und das allein reicht aus, um zuzunehmen. They gain weight just by looking at food, you know. That's ja, how, nur right. Das Betrachten von Essen führt schon zur Gewichtszunahme. And they also say that it comes with the aging, you know. Und man sagt, das hat auch etwas mit dem Altern zu tun. Of course, I have not experienced it yet. Ich hab's noch nicht erfahren, also. So, a metabolism. Hier ist der Stoffwechsel. An exchange. Ein Austausch. We eat food. Wir nehmen Essen zu uns. And they say that a right and proper food is important for metabolism. Richtige Ernährung ist gut für richtigen Stoffwechsel. Right. Vitamins, proteins, Vitamine, Eiweiß. What else is out there, right? Und was immer da notwendig ist. You know, good stuff. Gute Sachen halt. They also say that water is of extreme importance for metabolism. Man sagt, Wasser ist auch sehr wichtig für Stoffwechsel. Now I experienced that one. Ich habe das erlebt. Because I started training myself, actually pushing myself to drink water, even if I'm not thirsty. Ich habe mich dazu mir das angewöhnt und mich sogar gezwungen, Wasser zu trinken, selbst dann, wenn ich nicht durstig bin. Right, they say that enough water in organism. Sie sagen, wenn genug Wasser im Organismus ist, helps the metabolism and all this exchange going on. You know? Hilft es wirklich, diesen Stoffwechsel zu erleichtern? And also, it's good. I heard for men for over 30. Ich habe auch gehört, dass Männer über 30. I'm not quite there yet. Das betrifft mich noch nicht. I'm lying. Ich lüge außerdem. All right. I'll tell you why. Nun, ich sag euch warum. Because they say that men lose their desire for thirst. Das heißt, dass ab 30 eben die Leute nicht mehr so schnell durstig werden. Und das Durstgefühl geht zurück. And if we don't push ourselves to drink enough water, und wenn man sich nicht zwingt, genug Wasser zu trinken, we men suffer from kidney stones, dann können wir eben auch Nierensteine riskieren, right? Und Prostata leiden und so, so weiter. Water is of extreme importance. Wasser ist sehr wichtig. Now, this is a physical metabolism. Das ist jetzt der leibliche Stoffwechsel. Right. A spiritual metabolism, der geistige Stoffwechsel, it is exactly the same. Ist genauso. Right. It is an exchange. Es ist ein Austausch. Right. And this is what God wants us to understand today. Und Gott möchte, dass wir das jetzt also heute verstehen. In Ephesians, in Galatians 4, in Galater 4, right? As long as the heir is a child, solange der Erbe ein Kind ist, you don't get much of an exchange. Ist da nicht viel Austausch. You know, as far as the words go, right? Was das Wort, die Worte right. anbelangt. God wants us to have a healthy, fast, big, growing spiritual metabolism. Und Gott möchte, dass wir einen gesunden und schnell wachsenden Stoffwechsel haben. Right. And for this reason, deshalb, we also need water and food. Brauchen wir Wasser und Essen. Right. We need the water of the Word of God. Wir brauchen das Wasser des Wortes Gottes. Right. And if the in Exodus 15, in 2. Mose 15, you know, there is an event. Da ist ein Ereignis. Right. People of Israel with Moses, they were traveling through wilderness. Wo eben das Volk Israels mit Mose durch die Wüste zieht. And they came to the lake. Und sie kommen zu einem See. And they were like, wow, water. Right? Und sie sehen dort Wasser. So they wanted to drink. Und sie wollen das trinken. And the waters were bitter. Doch das Wasser war bitter, also ungenießbar. And it says that God showed Moses a tree. Gott zeigte Mose einen Baum. Right. In this story, the tree speaks of a cross. Dieser Baum spricht vom Kreuz. Right. And when Moses applied a tree to the water. Und als Mose eben diesen Baumstamm auf das Wasser legte. Anwendete. Right. When we view the book in the light of the Calvary's cross. Und wenn wir das Buch sehen im Lichte des Kreuzes vom Kalvarienberg. Right. The Bible is no longer bitter. Dann ist die Bibel nicht mehr bitter. Right. And we become like Jeremiah in Jeremiah 15. Und wir werden wie Jeremia in Kapitel 15. Right. Thy word I have found and I ate it. Dein Wort habe ich gefunden und ich habe es gegessen. What is of utmost importance for our metabolism, spiritual metabolism? Was ist das Wichtigste für unseren geistlichen Stoffwechsel? Right. By the way, let me tell you four types of metabolism, spiritual metabolism. Übrigens, es gibt vier Arten des geistlichen Stoffwechsels. I don't know if they apply to the physical. Ich weiß nicht, ob die sich alle jetzt auf die leibliche Welt anwenden. But it certainly applied to the spiritual realm. Aber garantiert auf die geistliche. Okay, often, you know, oftentimes in Ephesians, right? In Epheser sehr oft. Right, our walk with God, a spiritual, you know, the church. Unser, wenn wir mit Gott gehen und geistlich jetzt die Gemeinde. Right, it's compared to the body, you know. Die Gemeinde wird mit einem Leib verglichen. In the body there are parts of the body. In einem Leib gibt's einzelne Teile. There is a head. Da ist ein Haupt. And there are cells. Und Zellen. Right. Now four types of metabolism. Right. Vier Arten von Stoffwechsel. There is a metabolism between cells. Ein Stoffwechsel zwischen den Zellen. Right. A cell with a cell. Also ein interzellulärer. Right. An individual with the individual. Ein einzelner das Individuum mit einem anderen. Every time we fellowship around Christ. Jedes Mal, wenn wir um Christus herum Gemeinschaft haben. Every time there is Ephesians 4:29. Jedes Mal, wenn Epheser 4:29 da ist. Every time God is, every time we are gathered together. Jedes Mal, wenn wir versammelt sind. It says two or three. Wo zwei oder drei. Are two single cells of the body. Zwei einzelne Zellen des Leibes. Right. In Jesus' name, right? Im Namen von Jesus, right? There is an exchange. Da ist ein Austausch. Right? We have a spiritual metabolism. Wir haben geistlichen Stoffwechsel. Right? You and I are like the cells. Du und ich, right? Wir sind wie Zellen. Then there is a living cell, right? Dann ist die lebende Zelle. Then there is exchange of a living cell with the body. Dann ist der Austausch zwischen Zelle und Leib. That's why we have Bible schools. Da haben wir Bibelschulen. Right? We have corporate things. Da haben wir diese gemeinschaftlichen Dinge. Where we individually exchange, you know, spiritual things in 1 Corinthians 2. Wo individuell geistliche Dinge ausgetauscht werden, 1. Korinther 2. And spiritual thoughts with the body as a single cell. Und geistliche Gedanken mit dem Leib als Einzelzelle. A third one, there is a cell with a head. Drittens dann mit dem Kopf. That speaks of a personal walk with God. Das ist der persönliche Wandel mit Gott. We are the priest before God. Wir sind Priester vor Gott. We are the high priest. Hohe Priester. Right before God. Vor Gott. Right. This is the third kind. Right. Das ist die dritte Kategorie. And then there is a fellowship of the body with the head. Und dann ist auch eine Gemeinschaft des gesamten Leibes mit dem Oberhaupt. A corporate thing that we do. Eine gemeinschaftliche Sache. A Bible study. Eine Bibelrunde. A time on the street. Zeit auf der Straße. Right. A baptism. Right. Eine Taufe. With the head. Mit dem Haupt. Okay. So we are like cells. Wir sind wie Zellen. And the organs and the parts of the body are like departments in the church. Und die Teile des Leibes sind so wie die Abteilungen in der Gemeinde. Die Zellen machen ja das Organ aus. We make up the departments of the church, right? Das heißt, wir formen eben Abteilungen. And in Ephesians 1:23, we are fitly joined together. Epheser 1:23, wir sind passend zusammengefügt. With the head, the Lord Jesus Christ. Mit dem Haupt, dem Herrn Jesus Christus. And the body, he could have all the cells. Und der Leib kann all die Zellen haben. And all the parts. Und all die Teile. But he could be dead. Kann jedoch tot sein. If there is no spiritual metabolism. Wenn kein geistlicher Stoffwechsel stattfindet. If there is no exchange. Wenn da kein Austausch ist. Or spiritual words. Geistliche Worte. Of you know, with. That's why the word of God is so important. Deswegen ist das Wort Gottes so wichtig. Because it maintains my high metabolism, my high spiritual metabolism. Um meinen hohen geistlichen Stoffwechsel aufrecht zu halten. They say that the metabolism gets slower and slower as we get old. Man sagt, dass der Stoffwechsel langsamer wird, wenn wir älter werden. And they say that's why people gain weight. Deswegen nehmen die Leute zu. You know what's going to happen if our spiritual metabolism with each other and our head, the Lord Jesus Christ, gets slow? Und wisst ihr, was passiert, wenn unser geistlicher Stoffwechsel mit dem Herrn und untereinander langsam wird? Hebrews 12. Hebräer 12. A sin that is entangling us. Die Sünde, die uns umstrickt. Right, the fat that we have, unnecessary weight that we carry with us. Dass wir ein unnötiges Gewicht mit uns tragen. Right, a high metabolism gets rid of all the fat, a spiritual fat that we accumulate during the day. Ein gutes geistlicher Stoffwechsel entledigt sich allen überflüssigen Fettes. You know, thank God, only God knows how fat we are. Gott sei Dank, nur Gott weiß, wie fett wir sind. But isn't it great in God's eyes to be this healthy, musculous? Aber ist es nicht schön in Gottes Augen ein gesundes und muskulöses Individuum zu sein? Right, because of a high metabolism. Wegen einem gut funktionierenden Stoffwechsel. This is 1 John 1:9 and 2:1. Das ist 1. Johannes 1:9 und 2:1. When I sin, wenn ich sündige, I confess. Dann gebe ich es zu, dann bekenne ich es. And Peter said, Lord, how fast our metabolism is going to be? Seven times a day? Und Petrus sagt, wie schnell muss dieser Stoffwechsel sein? Siebenmal am Tag oder wie oft? And the Lord says 70 times 7. Und der Herr sagt 70 mal 7. Right. As soon as we fail, we confess. So schnell, sobald wir einen Fehler machen, bekennen wir den. Proverbs 24:20. 27, I think it's 24, 16. Sprüche 24, 16. A righteous man, der Gerechte, right, the one with high metabolism falls 7 times. Der mit hohem Stoffwechsel, der fällt 7 Mal. And 7 times he applies 1 John 1:9 and 2:1. Doch er wendet 7 Mal auch 1. Johannes 1:9 an. And because of this quick exchange, und wegen diesem schnellen Austausch, all the fat is gone. Ist das Fett weg. And we are like, you know, as we age, und wenn wir altern, interesting thing, in a physical realm, as we age, also im leiblichen Bereich, interessant, wenn wir älter werden, we, you know, metabolism gets slower and we gain more weight. Dann wird der Stoffwechsel reduziert und wir nehmen zu. Right. But in the spiritual realm, doch im geistlichen Bereich, it's the other way around. Da ist es umgekehrt. As we grow old as Christians, wenn wir als Christen älter werden, our metabolism gets faster and faster. Wird unser Stoffwechsel eigentlich immer schneller. And we learn the value of the cross and the blood. Und wir lernen den Wert des Kreuzes und des Blutes. And who we are in Christ. Und unsere Identität in Christus. And that even when we fail, und selbst wenn wir Fehler machen, we don't fail below the grace. We don't fail below the grace. Fallen wir nie jenseits oder unterhalb der Gnade. So it makes us repent more, you know, quicker, das veranlasst uns ja uns sogar noch mehr umzukehren. Keeps the spiritual metabolism going. Hält den geistlichen Stoffwechsel aufrecht. By the water, das Wasser. They found water, sie haben Wasser gefunden. And it's bitter. Und es ist ungenießbar. Right, somebody finds the Bible at home. Jemand findet eine Bibel zu Hause. How many people did we talk to maybe on the streets, for example? Mit wie vielen Leuten, mit denen wir auf der Straße gesprochen haben? They say, oh, I have a Bible at home. Sagen, ja, ich habe eine Bibel zu Hause. I read the Bible, you know. Ich habe sie gelesen. And they start reading from Genesis, you know. Und die fangen an vom ersten Buch. The first few chapters are interesting, you know. Die ersten paar Kapitel sind interessant. But then it gets really complicated. Aber dann wird's kompliziert. Right. Then it gets bitter, right? Und dann wird's ungenießbar. It's like, man, I can't drink this, you know? Und du sagst, das kann man doch nicht trinken, you know? Right? Because it lacks the cross. Weil das Kreuz nicht da ist. Because it lacks the viewing. Weil es der Gesichtspunkt fehlt. In the light of the Calvary's cross. Im Licht des Kreuzes. Right? And it says that God showed Moses a tree. Und es steht, dass Gott Mose einen Baum zeigt. Moses got a revelation of the tree. Mose hatte die Offenbarung eines Baumes. And he applied to the water and man it was good. Und den wendete er auf das Wasser an und dann wurde das Wasser gut. It was like this, you know, Gasteiner crystal clear, you know. Und dann ist es zu einem Gasteiner kristallklaren geworden. By the way, that's my favorite. Übrigens, das ist mein Lieblingswasser. I just thought of saying this. Ich musste das noch sagen. They're not paying me anything to advertise this, but it's worth it. Sie zahlen mir nichts dafür, wenn ich da Werbung mache, aber es ist es wert. Right, the water, right? Das Wasser, right? It's important for metabolism. Es ist wichtig für den Stoffwechsel. For spiritual metabolism. Für den geistlichen Stoffwechsel. Now another thing. Noch etwas. And we're going to start closing. Und wir sind schon bald im Abschluss. Somebody say, "Ooh, I'm just easy." Jemand I'm just easy. All right. The second part that is so vital to metabolism. Der zweite Teil. It's the right kind of food. Right? Das richtige, die richtige Ernährung. And we believe, you know, a little bit of everything. Ein bisschen von allem. A little bit of meat. Bisschen Fleisch. You know, a little bit of sugar. Bisschen Zucker. A little bit of everything, right? Vitamins, proteins, everything. Ein bisschen von allem. Vitamine, Eiweiße. Okay. Now watch what happens. Was passt auf, was passiert? In 2 Kings 4. Im zweiten König 4. There is an event. Da ist ein Ereignis. Right. Awesome event. Ein wirklich erstaunliches, Elisha, bemerkenswertes Elisha Ereignis. Elisha goes back to Gilgal. Elisa geht zurück nach Gilgal. And it says there was a famine in the land. Und da war eine Hungersnot im Land. Just like a missionary goes to the country. So wie ein Missionar, der in ein Land geht. And there is no word of God. No word of God. Und dort gibt's kein Wort Gottes. Like in 1 Samuel 1, visions were so rare. Und in 1. Samuel 1 ein Gesicht, das war so selten. Right? But there were some believers. Aber da waren Gläubige. It says, and the sons of the prophets were sitting before him. Und die Söhne der Propheten, die saßen vor ihm. And he said to his servant. Und er sagte seinem Diener. Put on a large pot and boil stew for the sons of the prophets. Right? 2 Kings 4. 2. König 4. This story is awesome. Das ist eine wirklich eine sehr schöne Geschichte. 2. König 4, Vers 38. Vers 38, gut. Elisa aber kehrte nach Gilgal zurück. Es war aber Hungersnot im Land. Als nun die Söhne der Propheten vor ihm saßen, sagte er zu seinem Diener, setze den großen Topf auf und koche ein Gericht für die Söhne der Propheten. Right. The missionary goes into the country. Der Missionar geht in das Land. Right. And there is a famine. Und da ist Hungersnot. But there are some believers. Doch da sind auch Gläubige. We just went to Vorarlberg last Sunday, Thursday to Sunday. Letztes Wochenende sind wir nach Vorarlberg gegangen. We just went there and there were some believers. Wir sind dorthin, dort gab es Gläubige. Yeah, there is a famine, a spiritual famine. Doch geistig gesehen eine Hungersnot. So we thought, okay, let's do some Bible study. So dachten wir uns, lass uns eine Bibelrunde machen. Let's have a conference. Machen wir eine Konferenz. Let's have something, right? Machen wir was. So Elijah said, okay, put on a large pot of boiled stew for the sons of the prophets. Setze den großen Topf auf und koche ein Gericht für die Söhne der Propheten. In verse 39 it says, then one went out into the field to gather herbs. Da ging einer auf das Feld hinaus, um Kräuter zu sammeln. And found a wild vine and gathered from it his lap full of wild gourds. Right. Und fand ein wildes Rankengewächs und las davon wilde Kolloquinten. I don't know where was he when Elijah was saying all this. Ich weiß nicht, wo er war, als Elias das alles sagte. But the story implies that the pot was already boiling, that they already started cooking, you know. Aus der Geschichte geht hervor, dass dieser Topf schon gekocht hat. He comes back and slices some of this stuff into the soup. Er kommt zurück und schneidet dann von diesem Zeug was in diese bereits kochende Suppe. And it says that nobody knew what it was. Und keiner wusste, was es war. Right. So the prophet goes into the country. There's a famine. He finds the believers. Der Prophet geht in das fremde Land. Dort ist eine Hungersnot. Right. Findet Gläubige. Let's have a Bible study. Mach mal eine Bibelrunde. One of the believers comes. Einer von den Gläubigen kommt. Right. And brings a strange doctrine. Und bringt eine falsche Lehre. Okay. He said he went into the field. Er ging in das Feld. Matthew 13, it's the cosmos world. Matthäus 13, das ist der Kosmos. 1 Timotheus 4, doctrine of demons. 1 Timotheus 4, das sind die Lehre von Lehren von Dämonen. 4 verse 1, the doctrine of demons. Lehren von Dämonen. He picked it up from the world. Er hat es aus der Welt genommen. So he mixed it in with the teaching. Er vermischt es mit der Lehre. With the doctrine. Mit der Lehre. Right. And in verse 40, they pour it out on the men for the men to eat. Vers 40, und sie schütteten es aus zum Essen für die Männer. And of course, it came about as they were eating of the stew that they cried out and said, "O man of God, there is a death in the pot." Aber es geschah, als sie von dem Gericht aßen, da schrien sie auf und sagen, "Der Tod ist im Topf, Mann Gottes." Right. A believer brings us a strange doctrine. Ein Gläubiger bringt eine falsche Lehre hinein. And thank God, people have a discernment to say this is a death. Gott sei Dank haben die Leute Unterscheidungsvermögen zu sagen, das ist Tod. Whatever the teaching came from the world mixed with ours, egal welche Lehre von der Welt in unsere hineingemischt wird, it is a death. Es erzeugt Tod. A teaching from the world mixed with the finished work doctrine. Eine weltliche Lehre mit dem Lehre des vollbrachten Werkes vermischt. Will imperil my spiritual metabolism. Wird meinen geistlichen Stoffwechsel lähmen. Right. We're going to start exchanging a wrong doctrine. Right. Und wir haben dann falschen Austausch von Lehre. And the whole stew became poisonous. Und der ganze Brei, der wurde dann vergiftet. What happens when we eat something poisonous? Wenn wir etwas Giftiges essen. Right. The cells and the organs, they start exchanging poisonous stuff. Das heißt, dass die Zellen dann auch Gifte absondern. Right. And that's how we get sick. Und so werden wir krank. That's how the body gets sick. So wird der Leib krank. When somebody brings a strange doctrine and people don't notice it and they eat all it. Und wenn mancher eine falsche Lehre bringt und es die Leute nicht bemerken, there is a death. Das erzeugt Tod in der Gemeinde. Adding to the finished work. Zum vollbrachten Werk hinzufügen. Right, will bring a death. Wird den Tod bringen. Right. And what they did, und was sie taten, they did a right thing. Sie taten das Richtige. They went to the man of God. Sie gingen zum Mann Gottes. And they said, "Listen, there is a death." Und sie sagen, höre, da ist Tod. This teaching that you wanted to give us, diese Lehre, die du uns geben wolltest, somehow got mixed with the strange stuff. Vermischt mit seltsamen Sachen. Like the churches in Galatia. So wie die Gemeinden in Galatien. A legalism came in. die Gesetzlichkeit kam rein. The most common wild herb that we can pick up from the world. Ich glaube, das ist das verbreitetste Unkraut, was in der Welt wächst. And we mix it with the stew, with the finished work stew. Und wir vermischen es mit der Speise des vollbrachten Werkes. And we eat it. Und wir essen es. And we wonder what happened with the fellowship. Und dann fragen wir uns, was ist jetzt mit der Gemeinschaft geworden? What happened with the exchange? Was ist mit dem Austausch geworden? You know that the legalistic communities and churches, they have very little of the exchange. Die gesetzlichen Gemeinden haben sehr wenig Austausch. They come, sie kommen. Nobody knows anybody's name. Keiner kennt den anderen beim Namen. Nobody cares to know anybody's name. Und keiner sorgt sich um den Namen des they anderen. They listen the doctrine. Sie hören auf die Lehre. They drink the poisonous legalistic stew. Sie trinken diese gesetzliche Speise oder essen sie. Right? And there's death. Und das erzeugt den right? Tod. You walk in as like a tombstone. Und right? Es ist dann werden das okay. Dann die werden dann zu Grabsteinen. And in verse 41, Elisha purified the stew. In Vers 41 reinigt der Elias dieses Essen. So the people were able to eat it. Und die Leute konnten es wieder essen. It did well to their physical metabolism. Und es tat ihrem Stoffwechsel gut. There were just right ingredients in it. Es waren die richtigen Bestandteile. And that's like with us, right? So ist es mit uns. We eat right kind of food. Wir essen das richtige Essen. We get, you know, it maintains our health. Right. Und diese Dinge machen uns right. Dann gesund. And so is for our spiritual metabolism. Und so ist es mit dem geistlichen Stoffwechsel. And that's how vital it is. Right? That's how vital. Und deswegen ist es so vital, right. So right. Notwendig. Right. You know, we should never underestimate. Wir sollen niemals right. Unterschätzen. This exchange between us. Diesen Austausch right. Unter uns. Between the body and us. Zwischen dem right. Leib und uns. Right. We may think of us. Gee, I'm just a little cell. Wir mögen uns betrachten no. Nur als kleine Zelle. Right. But you know, one cell can do nothing on its own. Aber und eine Zelle kann nichts aus sich allein tun. And in the perfect plan of God, all cells put together. Doch im perfekten right. Plan Gottes sind alle Zellen zusammengefügt. Right. And we have a person able of doing so many things. Und wir können dann so viele Dinge tun. You start taking cells out. Nimm einzelne Zellen heraus. Right. It's bad. Schlecht. Don't ever underestimate your portion. Unterschätzt niemals deinen Anteil. You may think it's a cell. Du mögest denken, es ist nur eine Zelle. But through the spiritual metabolism. Aber durch den geistlichen Stoffwechsel. With other cells. Mit anderen Zellen. And with the head. Und mit dem Oberhaupt. Right? It's awesome. Ist es wirklich? It's the healthy body of Christ. Ist es der gesunde Leib Christi? A spiritual metabolism. Der geistliche Stoffwechsel. Water and right food. Wasser, richtige Ernährung. Right. Word with the cross. Das Wort und das Kreuz. And the finished work teaching. Und die Lehre des vollbrachten Werkes. And we have a spiritual metabolism going on. Und wir haben geistlichen Stoffwechsel. No fat. Kein Fett. Right. Hebrews 12:2. Hebräer 12:2. No sin that is weighing us down in keine running Sünde, the race. Keine Sünde, die uns niederdrückt. Right. You know what? I haven't seen one fat marathon runner. Ich habe in einem Marathonläufer kein Fett gesehen. Have you? Habt ihr? Right? Nein. Never seen one. Ich habe nicht einen gesehen, weil keiner noch ein Fett gesehen. The chances of you and I finishing our race. Und die Chancen für dich und mich, diesen Lauf abzuschließen. Having a fast, high, spiritual metabolism. Einen schnellen, hohen geistlichen Stoffwechsel zu haben. Are very high. Und dann sind die Chancen mit diesem Stoffwechsel sehr hoch, den Lauf zu verwenden. So let's just pray. Beten wir jetzt. Okay, let's pray. We're going to have the offering after that. Wir haben die Spende zuerst und dann. And let's apply spiritual metabolism. Body with the head tonight. Wenden wir den geistlichen Stoffwechsel an mit dem Leib und mit dem Oberhaupt. A little time of prayer. Und dann eine Zeit des Gebetes. Father, we thank you for the spiritual metabolism. Vater, wir danken dir für den geistlichen Stoffwechsel. Thank you God that there is an exchange. Danke, dass da ein Austausch ist. That we can talk. Wir können sprechen and miteinander. And we can hear and recognize your voice. Wir können deine Stimme hören und erkennen. That we could be a sons. Wir können Söhne sein. Right? That other people see. Und dies können andere auch sehen. And they can see you in us. Und sie können dich in uns sehen. They can see our heavenly Father in us. Sie können unseren himmlischen Vater in uns sehen. Father, thank you for your faithfulness. Vater, danke für deine Treue. In preserving this body. In dem du diesen Leib bewahrst. Father, we pray for the spiritual metabolism of this church with other churches. Vater, wir beten für den geistlichen Stoffwechsel dieser Gemeinde mit anderen Gemeinden. Father, we pray for your message to go into all the world. Wir beten, dass deine Botschaft in die ganze Welt gehen möge. We ask to bless the rest of the evening. Wir bitten dich, den Rest des Abends zu segnen. In Jesus' name, thank you. We love you. In Jesu Namen, danke dir, wir lieben dich. In you is the life. In dir ist das Leben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.